Oh, helf, Herr, weile bei uns und für uns alle Zeit. Auf deinen weisen Wegen bis in die Ewigkeit. Er zeigt der Welt ein Wunder, schaff Einigkeit, o Herr, weltweit bei deinen Kindern den Frieden uns bescher. Lass sein uns eines Sinnes, die Liebe senk ins Herz, die Sanftmut, Demut schenk uns und für uns himmelwärts. Ergieß auf alle wieder, Herr, deinen Strom der Gnade, und lehr uns, dich zu ehren, durchs Wort und durch die Tat.